IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt zu präsentieren. Chalatarang, Wellen des Klangs. Wie in all unseren Sendungen, Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Chalatarang, das ist der Name eines antiken indischen Instruments. Das Chalatarang hat sich aus den Schlaginstrumenten, den Gongs und Gamelans entwickelt, die in Java, in Myanmar, dem früheren Burma und auf Bali gespielt wurden. Das Chalatarang wird in Indien heutzutage sehr selten gespielt. Es ist nahezu ausgestorben, obgleich sich sein eleganter, leichter Klang beim Publikum großer Beliebtheit erfreut. Das Chalatarang soll Gegenstand unserer heutigen Sendung sein. Eine der wenigen Interpreten der indisch-klassischen Musik auf dem Chalatarang ist die am 27. Januar 1926 geborene Sita Lakshmi, in Indien einfach nur Sita genannt. Ihre jüngere Kollegin, Dr. Ragini Trivedi, ist in Indien für ihr Engagement zum Erhalt dieses außergewöhnlichen Instruments bekannt. Dr. Ragini Trivedi ist als Buchverlegerin von literarischen Werken, den Hinterlassenschaften ihres Vaters und Musikexperten Dr. Lalmani Mishra, als Musikjournalistin und im musikpädagogischen Bereich als Lehrerin für das Chalatarang besonders umtriebig. Seit 1987 unterrichtet sie für das Aufbaustudium an staatlichen Colleges in dem zentral im Herzen Indiens gelegenen Bundesstaat Madhya Pradesh. Ragini Trivedi wird uns eine erste Klangimpression des Chalatarangs geben. Meisterinnen auf dem Chalatarang mit dem Raga Hanstvani. Raga Hanstvani gehört ursprünglich zu dem schnellen rhythmischen Gesangsstil Tarana im Qawwali-Stile. Wie das soeben gehörte Klangbild vermuten lässt, handelt es sich mit dem Chalatarang um ein Perkussionsinstrument, das zu der Gruppe der Selbstklinger gehört, sogenannte Idiophone. Das Spektrum dieses Instrumententypus reicht vom Schellenring der Maultrommel bis zum chinesischen Glockenspiel. Das Chalatarang verwendet für die Eigenresonanz Klangschalen. Je nach Spielniveau des Instrumentalisten kommt ein Ensemble von 15 bis 22 Schalen aus chinesischem Porzellan zum Einsatz. Im Durchschnitt werden 16 Schalen verwendet. Die Klangerzeugung erfolgt mittels schlanker Stäbe aus Bambus durch Schläge auf den Schalenrand, mit dem der Klangkörper aus Porzellan in Schwingungen versetzt wird. Neben unterschiedlichen Größen werden alle Schalen zur exakten Stimmung der Einzeltöne mit Wasser gefüllt. Dazu selbst der in Indien führende Meister auf dem Chalatarang, Milind Tulanka, mit einer kurzen Demonstration des Stimmvorgangs. Iska tuning jo hai, wo kafi anokha hai. Isme pani dal ke tuning karna padta hai. Jaise main aapko batau, agar is sur ko aur thoda nicha ya utarna hai, तो इसमें पानी डालेंगे, देखिए आप सुर में कैसा बदलाव होता है। जितना हम पानी ज़्यादा ज़्यादा डालते जाएंगे उतना उसका सुर कम होता होता जाएगा। और अगर इसको थोड़ा चढ़ाना है तो पानी निकाल लीजिए। इस प्रकार से ट्यूनिंग होने वाला यह अनोखा वाद्य है। Die literarische Bedeutung des Instrumentennamens wird mit diesem Stimmprinzip deutlich. Chalatarang ist Hindi und heißt Wellen im Wasser. Unterschiedliche Schreibweisen sind dafür anzutreffen. Gebräuchlich ist auch Jalyantra. Erstmalig taucht Chalatarang als Begriff im Mittelalter, im 17. Jahrhundert auf, im Sangit Parichat, einer wissenschaftlichen Abhandlung zur indischen Musik von Ahobal. Ursprünglich kam das Chalatarang als Begleitinstrument für die Kathak-Tänzer zum Einsatz. Der Kathak ist ein indischer Tanzstil, der in Nordindien verbreitet ist. Seit dem 13. Jahrhundert entwickelte er sich zu einer tänzerischen Ausdrucksform des Geschichtenerzählens von religiösen und weltlichen Themen. Die Spuren zur Herkunft des Instruments führen also bis ins Frühmittelalter Indiens zurück. Zu jener Zeit kamen auch Klangschalen aus Bronze zum Einsatz. Heute haben sich für das Begleit- und Solospiel die chinesischen Tassen durchgesetzt. Bis eine brauchbare Sammlung an klangfähigen Schalen aufgebaut ist, vergehen oft Monate mit der Suche nach diesen in Indien seltenen Gefäßen. Für die tieferen Töne in den niederen Oktavlagen Mantraswara werden Porzellanschalen mit größerem Durchmesser, für die höher liegenden Oktaven Taraswara kleinere Schälchen eingesetzt. Das Schalenset hat der Musizierende in einem Halbkreis um sich herum angeordnet, auf einer Holzbahn oder ähnlichen schalldämmenden Unterlagen. Wie alle indischen Musiker wird auf dem Boden im Schneidersitz oder kniend gespielt. Nicht nur die Stimmung durch Hinzugabe oder Entnahme von Wasser ist für den Musiker bereits eine anspruchsvolle Aufgabe. Durch besondere Schlagtechniken, mit denen das Wasser in leichte Rotation versetzt werden kann, sind feinste Nuancierungen in der Ausführung der Ragaskalen erzielbar. Wie sich das Klangbild eines Ragas durch das Chalatarang entfalten kann, wird uns nun Milind Tulankar mit dem Einführungsteil des Ragas Puriya Dhanashri demonstrieren. Der Alap ist der langsame Teil zu Beginn eines Ragas, in dem das Notenmaterial und das grundlegende Tempo vorgestellt werden. Raga Puriya Dhanashri wird zur frühen Abendstunde nach Sonnenuntergang gespielt. Die folgende Aufnahme findet sich auf der Video-CD Chalatarang aus dem Jahre 2004. Sie wurde veröffentlicht beim indischen Label Fountain Music Company in Pune, Indien. Tulankar wird begleitet von dem Perkussionisten Ramdas Palsule auf der Tabla. Die Tampura schlägt Gayatri Joshi. Thank you. hörten den frühen Abendraga Puriyatanashri im Alap, dem langsamen Einführungsteil zu Beginn einer jeden Raga-Performance. Der Jalatarang-Spieler Milind Tulanka wurde begleitet von Ramdash Palzule auf der Tabla, Gayatri Joshi spielte die Tampura.